Eifer der rächende Richter. Löschet im Eifer der rächende Richter den Leuchter des Wortes zur Strafe doch aus, den Leuchter des Wortes zur Strafe doch aus. So löschet im Eifer der rächende Richter den Leuchter des Wortes zur Strafe doch aus. Ihr müsst, o Sünder, euch euer Verschulden den Greuel an heiliger Stätte erdulden. Ihr macht aus Tempeln ein mörderisch Haus, ein mörderisch Haus. O Sünder, durch euer Verschulden den Greuel an heiliger Stätte erdulden. Ihr macht aus Tempeln ein mörderisch Haus, ein mörderisch Haus. Im Eifer, der rächende Richter, so löschen im Eifer, der rächende Richter, im Eifer, der rächende Richter, so löschen im Eifer, der rächende Richter. So löschen im Eifer, der rächende Richter, den Leuchter des Ortes zur Strafe. Aus dem Leuchter des Wortes zur Strafe doch aus. So löschet im Eifer der rächende Richter den Leuchter des Wortes zur Strafe doch aus.